Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ich gehe ich mehrere Zoren zeigen und sie sollen mir zeigen, wo sie sind. Ich gehe ich mehrere Zoren zeigen und sie sollen mir zeigen, wo sie sind. Montrez-moi où est l'enveloppe. Zeigen mir, wo das Briefsegel ist. Zeigen mir, wo das Briefsegel ist. Montrez-moi où est la clé. Zeigen mir, wo der Schlüssel ist. Zeigen mir, wo der Schlüssel ist. Montrez-moi où est le rasoir. Zeigen mir, wo das Rasiermesser ist. Zeigen mir, wo das Rasiermesser ist. Montrez-moi où est le verre. Zeigen mir, wo das Glas ist. Zeigen mir, wo das Glas ist. Montrez-moi où est le crayon. Zeigen mir, wo das Bleistift ist. Zeigen mir, wo das Bleistift ist. Montrez-moi où est le téléphone. Zeigen mir, wo das Telefon ist. Zeigen mir, wo das Telefon ist. Montrez-moi où est la montre. Zeigen mir, wo die Uhr ist. Zeigen mir, wo die Uhr ist. Montrez-moi où sont les ciseaux. Zeigen mir, wo die Schere sind. Zeigen mir, wo die Schere sind. Montrez-moi où est le peigne. Zeigen mir, wo der Strahl ist. Zeigen mir, wo der Strahl ist. Montrez-moi où sont les lunettes. Zeigen mir, wo die Brille sind. Zeigen mir, wo die Brille sind.